Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wizards of Avignon. Hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Also, das Thema, über das ich heute reden möchte, und Leute, ich habe mir Notizen gemacht, ich habe mir noch nie Notizen zu irgendwas gemacht. Also ist das quasi eine etwas andere Geschichte. Also wie gesagt, das heutige Thema, das ich behandeln möchte, ist etwas, das uns bewegt und dessen wir eigentlich sehr bewusst sind. Nun, es ist nicht unsere Arbeit. Weder spreche ich von der Liebe, obwohl diese uns sehr wohl bewegen kann. Nee, liebe und böse Leute da draußen, ich rede über Musik. Also in Deutschland wird das auch mehr und mehr ein Trend, dass es einen Musiktag gibt, wo die Leute und die Bands auf die Straßen gehen. Ich kenne das von Frankreich her. Da gibt es La Fête de la Musique. Und da wird in ganz Frankreich in jedem noch so kleinen Kaff bis hin zur größten Metropole des Staats, also in Paris, gehen die Leute raus und 24 Stunden wird nur Musik gespielt. Alle Bands, die sich vorstellen wollen, alle Bands, die schon bekannt sind, alle Leute, die ein bisschen singen können, gehen auf die Straßen und feiern. Und ich kann euch sagen, das bewegt einen. Aber worüber ich heute reden möchte, sind Leute, die Musik machen und die auf verschiedene Weise uns beeinflussen können. Also, es ist zwar toll, aber auch irgendwie beängstigend. Denn zum Beispiel, dass jemand wie, also ich nehme jetzt einen der bekanntesten Beispiele, und zwar Jim Morrison, einen solch großen Einfluss haben kann oder gehabt hatte. Na, hat eigentlich immer noch, auch nach seinem Tod. Denn heute wird sein Grab in Paris auf dem Friedhof Père Lachaise immer noch teilweise bewacht. Seine Büste wurde in unserem Museum abgeschlossen und da gibt es ganz große Umzäunungen drumherum, also um den Friedhof, also um seine Grabstätte. Jemand anders, William Blake, der hatte nicht wirklich einen Einfluss auf seine Mitmenschen, wie das Jim Morrison hatte. Obwohl er selbst, also William Blake, beziehungsweise seine Poesie und seine Radierungen hatten einen sehr, sehr großen Einfluss auf Jim Morrison. Sind wir denn wirklich so oberflächlich und bewundern eigentlich nur die Leute, die Grenzen übergehen, von denen wir Angst haben? Denn ist es wirklich die Musik, die uns bewegt, oder ist es mehr die Persönlichkeit, also die Taten, die die Leute machen, das, was wir im Fernsehen sehen, im Radio hören, in der Zeitung lesen? Bewundern wir Leute, die Grenzen überschreiten, von denen wir vielleicht träumen, sie irgendwann mal überschreiten zu können, die Sachen machen, die wir nie machen würden, die wir sagen, ah, das ist toll, aber wenn jemand das in unserer direkten Nähe machen würde, würden wir sagen, oh nee, das geht so nicht. Also ich denke nicht wirklich immer. Ich denke teilweise und manchmal sind wir beeinflussbar, insbesondere wenn wir in die Pubertät kommen, aber nicht immer. Denn es gibt auch Sänger, die haben einen anderen Einfluss. Also die haben nicht wirklich einen so riesigen Einfluss auf Leute. Und zwar Sänger wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer oder die junge, aufstrebende norwegische Sängerin Maria Mena oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Also die sind eigentlich Menschen wie du und ich, sie überschreiten keine großartigen Grenzen, sie besaufen sich nie, sie haben keine, also ich komme jetzt gerade nicht auf das deutsche Wort dafür, aber halt eben, die benehmen sich nicht politisch unkorrekt, wäre ich glaube ein Begriff, den ich hier mal einblenden kann, naja. Ich sage, Gott sei Dank für die Musik, auch wenn ich euch rate, mal hin und wieder ohne iPod und MP3-Player aus dem Haus zu gehen. Denn man muss hier nicht 24 Stunden lang sich verschließen und versuchen, so wenig wie möglich von der Welt zu kriegen. Aber ich bin froh, dass wir unsere iPods haben. Ich bin froh, dass es viele Sänger und Sängerinnen gibt, die uns tagtäglich mit neuen Sachen erfreuen. Denn ich weiß nicht, ob man Musik... Nein, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also ich weiß, was ich sagen wollte, aber ich weiß nicht, wie ich es sagen kann. Ah, genau. Ich weiß nicht, ob man musikabhängig sein kann, aber ich finde, ich bin es auf jeden Fall. Gut, ich hoffe, das Thema hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen nachdenken über das Thema. Also ich hoffe, es hat euch ins Grübeln gebracht. Ich finde, dass mein Deutsch immer schlimmer wird, das ist unglaublich. Also liebe Leute und böse Leute, wenn ihr wollt, schreibt mir was zu diesem Thema. Liebe Leute, böse Leute, ich verbleibe mit einem Servus hier aus dem regnerischen Sarajevo. Also, bis dann.